Wie komisch aber es auf mich wirken muss, wenn Herr Falb findet, dass ich mit meinen Ausführungen immer wieder gegen die schwächste Stelle unseres Wesens, gegen deutsche Vertrauensseligkeit und Sentimentalität anrenne, wird derjenige begreifen, der etwa meine Schrift »Wir Deutschen aus Österreich« gelesen hat und weiß, mit welcher Verzweiflung ich mich gegen den furchtbaren Mangel an Psychologie und die verhängnisvolle Vertrauensseligkeit gerade des Deutschen den Juden gegenüber auflehne und ihn durch Einsicht in dies Grundübel dagegen zu wappnen versuche. Und um nur noch auf ein letztes zurückzukommen, das Herrn Falbs unerbittliche und mir so überlegene völkische Gesinnung beanstandet, wenn er zitiert, das Genie ist erhaben über alles Rassenhafte. Wen ich dort mit dem über das Rassenhafte erhabenen Genius gemeint habe, verschweigt mein edler Interpret wohlweislich. Es war Jesus Christus, dessen arische Geistesstruktur wohl Herrn Falb selber nicht in Abrede zu stellen wagen wird. Hätte er aber statt solchen willkürlichen Herausreißens eines Gedanken aus dem Zusammenhange in der Schlussbetrachtung die Stelle gelesen, wo es heißt, ohne aktiv primäre Fixation ist von wahrem menschlichen Geist nicht die Rede, dann wüsste er, dass ich auch vom Genie nur spreche, sofern dieser Geist vorhanden ist, folglich Judentum und Genie als unvereinbar ansehe und hätte sich mithin den armseligen Kniff ersparen können, meine Gedanken so darzustellen, als hätte ich des Genies Erhabenheit über alles Rassenhafte auch auf die Zugehörigkeit zum jüdischen Geiste ausgedehnt. Denjenigen aber, der in diesem selben Buche das Judentum so oft als die Rasse der Rasselosigkeit bezeichnet hat, in diesem Punkte misszuverstehen, muss gerade nach dieser Richtung hin einer doch wirklich sehr gewaltige Anstrengung machen. Und darum zum Schluss nur noch eine letzte Berichtigung. Dass ich den jüdischen Geist erlösen will, ist krasse Unwahrheit, was jeder begreifen wird, der weiß, wie sehr ich ihn zu erkennen und ihn an die gebührende Stelle zu rücken in dem ganzen Buche bemüht war. Dass Herr Falk es aber wagt zu behaupten, ich zerstöre den deutschen Geist in allen meinen Untersuchungen, das geht über das Maß desjenigen hinaus, was sich ein redlich schaffender, selbst von dem heimtückischest missverstehenden Kritiker gefallen zu lassen braucht. Und so mag denn Herr Falk Folgendes vernehmen. Außer diesem Buche Geist und Judentum liegen etwa ein Dutzend Bücher von mir vor. Exemplare derselben erliegen zu gefälliger Überprüfung in der Schriftleitung des Deutschen Bücherboten. Und ich bin gerne bereit, mich einem beliebigen Kollegium von 12 deutschen Männern aus völkischen Kreisen zu unterwerfen, sofern dieselben weder geheime Obkommandierte des Judentums, eine gar häufige Erscheinung, die der harmlose Deutsche unter der Maske völkischen Getues fast niemals zu durchschauen weiß, noch aber ausgesprochene Dummköpfe wären. Fände ein solches Kollegium bei Überprüfung meiner sämtlichen Schriften, dass dieselben dem Deutschtum Tod und Schande bringen, nicht aber ihm zur Zierde und Ehre gereichen, dann, Herr Falb, will ich in meinem Leben keine Feder mehr berühren und Ihnen und Ihresgleichen die Errettung des unglücklichen deutschen Volkes, die mir wahrhaftig wie irgendeinem guten Deutschen am Herzen liegt, überlassen. In diesem Sinne aber lehne ich gerade es ab, was ich etwa meinem deutschen Volke zur Errettung und Aufklärung noch weiterhin zu sagen habe, unter der Vermummung eines Pseudonyms mitzuteilen. Und sollten demnach diejenigen, welche sich bei der Schriftleitung des Bücherboten beschwerten, dass ich sein Mitarbeiter geworden sei, auch nach Einsicht in meine Schriften das, was ich fixe Idee ohne fixierende Kontrolle in Geist und Judentum, dritte Teil, Seite 161 und folgende nenne, immer noch weiterhin aufrecht erhalten, nun, dann müsste ich eben darauf verzichten, meinem deutschen Volke so zu dienen, wie ich es aufgrund meiner angeborenen Kräfte und Einsichten doch wohl verpflichtet wäre. Morbus Judaicus, eine Broschüre über Geist und Judentum. Die Stadien des geheimen Kampfes der Weisen von Zion wider einen verhassten Gegner sind etwa folgende. Erstens Totschweigen, zweitens wirtschaftlich zugrunde richten, drittens Ehrabschneiden, viertens töten, fünftens für irrsinnig erklären, sechstens diskreditieren mit allen Mitteln der Verleumdung, des Schwindels und der Irreführung, siebentens endlich, wenn dies alles nichts mehr nützt, durch Obkommandierte im feindlichen Lager die Sache des Gegners lobpreisend zur eigenen machen um in entscheidenden Punkten die Gedanken und Taten des Gefährlichen zu verwirren, zu verhindern und auf ein Todesgeleise abzulenken. In dieses letzte Stadium, kann ich mich rühmen, ist Zion heute in seinem Kampfe wieder mein verhasstes Wollen eingetreten. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt und begierig zu erfahren, wie die Methode Nummer 8 aussehen wird, falls auch Nummer 7 sich als wirkungslos erweisen sollte. Unter dieser Ziffer ist die Schrift Morbus Judaicus von Bernd Funk im München-Sickingen Verlag, deren Titel diese Zeilen zu Häupten steht, zu rubrizieren. Da lebt in München ein Herr Bernhard Funk. Vor etlichen Wochen erhielt ich von ihm einen sehr schönen, sehr begeisterten Brief über mein Buch Geist und Judentum. Es sei ein Jammer, dass die deutschen Kreise so wenig von meinem epochenmachenden Werke Kenntnis nehmen. Diesen Fehler wolle er durch eine Broschüre abhelfen, welche meine Gedanken in leicht fasslicher Form weiteren Kreisen zugänglich machen sollte. Falls ich einen Verlag benötige, so könne er mir den neu begründeten Sickingen Verlag, der deutschvölkische Interessen verfolge, aufs Wärmste empfehlen. Sofort war mein Misstrauen aufs Heftigste erregt. Besaß ich doch glücklicherweise einen Freund, der vor etlichen Jahren aufgrund hebräischer Studien mit einem wackeren Hebräer namens Rabbi Funk in Fühlung gekommen war. Andererseits aber war eben in allerletzter Zeit nicht nur im Frankfurter Bücherboten ein sehr warmfühlender Aufsatz über mein Buch erschienen, welches Vordringen in deutschvölkische Lager durch ein mächtiges abkommandierten Feuilleton eines Herrn Dr. Falb in der Berliner Deutschen Zeitung also gleich beantwortet werden musste, sondern die Zeitschrift auf Vorposten Charlottenburg hatte auch eine kurze Würdigung meines Buches gebracht. Die eindringliche Würdigung durch Dr. Werner Lieg erschien dann im März 1921, deren Vorhandensein aber war unserem Allwissenden natürlich bekannt.